100 nackte Kängurus. Hörspiel von Michael Farin, Hans Schmid und Zeitblom. Übrigens, ich heiße Lucy. Lucy im Himmel. Und ich liebe Diamanten. War es heute oder gestern? War es heute oder gestern? Mein Kopf schoss durch das Dach. Mein Kopf schoss durch das Dach. Vor allem aber liebt sie Gurus. Ja, das stimmt. Gurus finde ich total süß. Es war gestern oder heute? Es war gestern. Oder heute? Mein Kopf schoss durch das Dach. Mein Kopf schoss durch das Dach. Auch Albert Hofmann? Der hat mich erschaffen. Und Timothy Leary? Und Timothy Leary? Ja, den ganz besonders. LSD für alle. Das war seine Maxime. Und natürlich Ken. Ken Kesey. Sein Credo? LSD-Tests für alle. Und dann sah ich Kangaroos. 100 naked Kangaroos. In blue canoes. In blue canoes. Sah 100 nackte Kangaroos. In blue canoes. In blue canoes. Ach, ich kenne so viele Leute. Ernst Jünger. Der ließ sich 1951 von Albert Hofmann ein Räucherstäbchen anzünden. Es wurde ihm, als ob die nubische Sonne scheine. Myriaden von Molekülen beugten sich der Harmonie. Da wäre dann auch noch Jack Kerouac. Psilocybin, Psilocybin. Sie kannte auch R. Gordon Wesson. Magic Mushrooms, all over the world. Cary Grant nicht zu vergessen. Hin und weg war ich da. Er schmiss rekordverdächtige 100 Trips. Auch der amerikanische Neurophysiologe John C. Lilly hatte es ihr angetan. Der war so mutig, der machte mir fast Angst. Und drang vor ins Zentrum des Zyklons. Dann sah ich Kängurus. 100 naked Kängurus. 100 naked Kängurus. In blue canoes. In blue canoes. Sah 100 nackte Kängurus. In blue canoes. Sah 100 nackte Kängurus. In blue canoes. In blue canoes. Die Leute von der CIA hingegen waren eher so ein bisschen scary. Und Ted Kennedy? Der wollte es aber ganz genau wissen. Arthur Koestler und William S. Burroughs? Niemand hasste chemischen Kitsch so wie er. Am Ende ist sogar der Schweizer Bundespräsident mit im Boot. Ist mit im Boot. Ist mit im Boot. Ist mit im Boot. Ist mit im Boot. Ist mit im Boot. Macht ein Foto ist von mit ihm. Im Boot. Ist mit im Boot. Macht ein Foto von ihm. Macht ein Foto von mir. Macht ein Foto von mir. Von ihr. Im Boot. Von ihr. Im Boot. Mach dein Foto von mir im Boot. Mach dein Foto von ihr. Mach dein Foto von mir. Mach dein Foto von ihr. Mach dein Foto von mir. Mach dein Foto von ihr. Von mir im Boot. Kaleidoskop, Kaleidoskop. Räkelt sich im Boot. Kaleidoskop. Räkelt sich im Boot. Kaleidoskop. Dann kam der Flashback. Dann kam der Flashback. Dann kam der Flashback, Flashback. And I see this girl. And I see this girl. Do you know that girl? This dark-haired girl. Never seen before her tinted glasses. Never seen before this dark-haired girl. Never seen before her tinted glasses. Never seen before this dark-haired girl. You're a liar, 'cause here she comes. You're a liar, 'cause here she comes. An awful liar, 'cause here she comes. Ready for your ride. Ready for your ride. To the top of the slide. To the top of the slide. Here she comes. Yeah, here she comes. Yeah, here she comes. Erster Song, Claviceps purpurea oder Das Mutterkorn. 16. November 1938. Der Chemiker Albert Hofmann, Angestellter des Schweizer Pharmakonzerns Sandoz, stellt in Basel die farblose, geruchlose und geschmacksneutrale Verbindung Lysergsäure-Diethylamid her. Er synthetisiert sie als die 25. in einer Folge von Ergotamin-Verbindungen. Das erklärt den Namen LSD-25. Ergotamin, der Ausgangsstoff für die Lysergsäure, wird aus dem sogenannten Mutterkorn gewonnen. Das Mutterkorn ist ein Pilz, Claviceps purpurea, den man auf Roggen, Weizen, Gerste und Hafer findet. Mutterkorn, weil er von den weisen Frauen des Mittelalters bei der Geburtshilfe und der Geburtenkontrolle eingesetzt wurde. Die, die es aßen, verfielen in halluzinatorische Zustände, die Stunden, manchmal Tage dauern konnten. Einhergehend mit Durchblutungsstörungen, bis hin zu absterbenden Gliedmaßen, bis hin zu Kreislaufversagen, bis hin zum Tod. Der Schutzpatron der vom Mutterkorn Vergifteten ist der heilige Antonius. Sankt Antonius Feuer. Heiliges Feuer. Fünf Jahre später, Freitag, 16. April 1943. Eine merkwürdige Ahnung veranlasste mich, es nochmals herzustellen. Unabsichtlich nimmt Hofmann dabei etwas vom LSD auf und wird schon bald von einer merkwürdigen Unruhe befallen, verbunden mit einem leichten Schwindelgefühl. Die Außenwelt verwandelte sich. Die Gegenstände nahmen ungewöhnliche Formen an. Die Farben wurden leuchtender. Die Selbstwahrnehmung und das Zeitgefühl waren verändert. Ein ununterbrochener Strom fantastischer Bilder von außerordentlicher Plastizität und Lebendigkeit kam über mich. Von einem intensiven, kaleidoskopartigen Farbenspiel begleitet. Montag, 19. April 1943. Erster gezielter Selbstversuch. 16.20 Uhr. 0,25 Milligramm LSD oral eingenommen. Die fünffache Dosis. Wie Hofmann später wissen wird, eine Überdosis. 17 Uhr. Beginnender Schwindel. Angstgefühl. Sehstörungen. Lähmungen. Lachreiz. Von 18 Uhr bis ca. 20 Uhr, schwerste Krise. Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, mich nach Hause zu begleiten. Er fährt mit dem Fahrrad nach Hause. Bicycle Day, Bicycle Day. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte, war verzerrt, wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. Meine Assistentin sagte mir später, wir seien sehr schnell gefahren. Zu Hause angelangt, verwandelte sich meine Umgebung in beängstigender Weise. Die vertrauten Gegenstände nahmen groteske, meist bedrohliche Formen an, waren in dauernder Bewegung, wie belebt, von innerer Unruhe erfüllt. Die Gesichter der Anwesenden erschienen mir wie grotesk gefärbte Masken, Fratzen. Bewegtheit, Paralyse, heiß, kalt, prickelnd, taub, ein metallischer Geschmack auf der Zunge, Kehle wie zusammengeschnürt, Erstickungsgefühle. Konfusion. Klarheit. Beim Abklingen der Überdosis dann kaleidoskopartig sich verändernd drangen bunte, fantastische Gebilde auf mich ein. In Kreisen und Spiralen sich öffnend und wieder schließend. In Farbfontänen zersprühend. In Farbfontänen zersprühend. Sich neu ordnend und kreuzend in ständigem Fluss. In ständigem Fluss. Und jeder Laut erzeugte ein in Form und Farbe entsprechendes, lebendig wechselndes Bild. Halluzinationen, starke und lebhafte Bilder. Stark erhöhte Sensibilität für Farben. Halluzinationen, starke und lebhafte Bilder. Stark erhöhte Sensibilität für Farben, jede häufige Stimmungs- und Affekthandlung, verstärkte Erinnerungs- oder Gedächtnisleistung, Egoverlust und Auflösung der Ich-Instanz, gedoppeltes, vervielfachtes und fragmentiertes Bewusstsein, scheinbare Wahrnehmung der inneren Organe und Körperprozesse. Offenkundig gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, eine offenkundige Nacktheit psychodynamischer Prozesse, Interesse für philosophische, kosmologische und religiöse Fragen, das Wahrnehmen einer Welt, die die Ketten normaler, kategorischer Ordnung abgestreift hat, hin zu einer Skala von Reaktionen, die sich von den Extremen der Angst zu den Extremen der Lebensfreude erstreckt. Sandoz verschickt großzügig Proben an Forscher. Auch an solche, die sich dafür ausgeben. Vertrieben wird das Präparat unter dem Namen Delucid. Bereits die Verabreichung sehr kleiner Mengen Delucid führt zu vorübergehenden Affektstörungen, Halluzinationen, Depersonalisierungszuständen, Nacherleben verdrängter Erinnerungen und schwachen neurovegetativen Symptomen. Die Wirkung tritt nach 30 bis 90 Minuten ein und hält gewöhnlich für 5 bis 12 Stunden an. Es kann aber auch zu intermittierenden Affektstörungen kommen, die über einige Tage anhalten. In der analytischen Psychotherapie wurde Delucid eine Zeit lang sogar zur Förderung seelischer Entspannung durch Freisetzung verdrängten Materials, insbesondere bei Angstzuständen und Zwangsneurosen, eingesetzt. Es erzeugt quasi Modellpsychosen von kurzer Dauer. Zweiter Song. Jeder ist ein Schmetterling. Test, Test. Hier die Geschichte von John Cunningham Lilly, dem promovierten Biochemiker. Der, zumeist im Selbstversuch, mit Hilfe von LSD und anderen Drogen wie Ketamin die menschlichen Bewusstseinsebenen erkundete und dem menschlichen Biocomputer auf die Schliche kam. Später dann hat er zugegeben, seine LSD-Versuche seien ein Teil des CIA-Projektes MK-Ultra gewesen. Bei meinem ersten Trip war ich nicht allein. Ich hatte eine Führerin. Hab keine Angst, John. Ich werde auf dich aufpassen. Im Rahmen einer therapeutischen Situation war sie bereits durch eine lange Periode von LSD-Trips gegangen. Sie hatte dabei immer nur reines LSD-25 benutzt, ohne Beimengung anderer Substanzen. In der Sprache von heute, es war reines Sandoz. Hab keine Angst. Ich werde dein Leibwächter sein. Sie wählte ein Haus am Meer. 48 Stunden standen uns für den Trip zur Verfügung. Hab keine Angst, mein Bester. Ich beschloss, auf diesem Trip keinerlei Kleidung zu tragen. Die Reise kann beginnen. Auch meine Führerin war unbekleidet. John wurde high, blieb es 8 Stunden lang. Ich fühlte mich der Lage gewachsen. Er fühlte sich der Lage gewachsen. Ich fühlte mich im Zentrum. Er fühlte sich im Zentrum. Zuerst liefen die üblichen Dinge ab. Es fing damit an, dass ich einen Marmortisch anschaute und die Maserung des Marmors lebendig, plastisch, beweglich werden sah. Ich begab mich hinein in die Maserung, wurde ein Teil von ihr. Ich lebte, bewegte mich in der Maserung des Marmors. Ich wurde lebendiger Marmor. Ich legte mich auf das Bett zwischen 2 Lautsprecher. Beethovens 9. Sinfonie drang in mich ein. Ich gelangte in den Himmel. Ich sah Gott auf seinem riesigen Thron. Ein gigantischer, weiser, uralter Mann. John C. Lilly war von den Chören der Engel umgeben. Er war im Zentrum des Zyklons. Ich ging durch viele, viele meiner Selbstbilder und manche davon waren sehr alt, manche aber bewegten sich vorwärts in der Zeit, zeigten mich, wie ich mit 90 sein würde, faltig, alt, ausgetrocknet. Zeitweise erschien ich mir als Krüppel, dann wieder als Gott. Dann war ich plötzlich in der Gebärmutter, schwebend in einem wunderbaren, ekstatischen Raum, von Licht umgeben. Ich wurde kleiner und kleiner. Im Uterus. Bis ich wieder das befruchtete Ei war, dann war ich plötzlich 2. Ich war in einem Spermatozoon. Ich war in einem Ei. Die Zeit drehte sich. Und sie kamen zusammen. Es gab eine fantastische Explosion von Freude, von Vollbringung, von Vollendung. Als ich 1 wurde und zu wachsen begann. Was soll ich sagen? Eine LSD-Sitzung ist eine Art Verpuppung. Die Raupe formt sich einen Kokon, in ihm unternimmt sie dann als Larve eine vollkommene Reorganisation ihrer selbst, um dann nach einer Zeit scheinbarer Auflösung zum Schmetterling zu werden. 3. Song. Artischocke statt Schmetterling. Die CIA ist immer dabei. Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre hatte die CIA, Central Intelligence Agency, Berichte erhalten, die Sowjetunion unternehme intensive Bemühungen zur Herstellung von LSD und versuche, die weltweiten Vorräte der Chemikalie aufzukaufen. Es ist verdammt schwer, Ihnen heute eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie sehr uns das damals Angst gemacht hat. Wir waren buchstäblich starr vor Schrecken. Denn das war eine Substanz, die fantastische Möglichkeiten bot, um Mittel zur Kontrolle der Aktivitäten und geistigen Kapazitäten von Personen, ob willentlich oder nicht, zu entwickeln. Um dem zu begegnen, was als Bedrohung der nationalen Sicherheit wahrgenommen wurde, wurden Programme zur Erprobung von chemischen und biologischen Wirkstoffen durchgeführt. Dazu gehörten auch Projekte, bei denen Probanden aus allen gesellschaftlichen Schichten heimlich nicht nur LSD verabreicht wurde. Auch wenn ich Ihr Gefühl des Unbehagens vor jedem Programm teile, das dazu neigt, die Rechte des Einzelnen zu verletzen, halte ich es doch für notwendig, dass sich die Agency gerade bei diesen Aktivitäten über die Möglichkeiten des Feindes zur Manipulation des menschlichen Verhaltens auf dem Laufenden hält und auch, dass sie ihre offensiven Möglichkeiten nutzt. Da gab es zum Beispiel das Bluebird Project. Das Drosselprojekt. Später Artichoke genannt. Artischocke. Wir wollten Mittel finden. Wir wollten die Möglichkeit untersuchen, durch Anwendung besonderer Verhörtechniken eine Person zu kontrollieren. Und haben einige Experimente durchgeführt. Informationen über das Projekt Artischocke nach dem Herbst 1953 sind rar. Die CIA behauptet, dass das Projekt 1956 endete. Die sogenannten besonderen Verhörtechniken kamen aber immer wieder aufs Neue zum Einsatz, während einer umfangreichen Serie von Experimenten an menschlichen Versuchskaninchen. 44 Universitäten, 12 Krankenhäuser und 3 Strafanstalten waren in das umfangreiche Test- und Experimentierprogramm verstrickt, zu dem auch zahlreiche verdeckte Drogentests an nichtsahnenden Bürgern gehörten. Im Januar 1973 wurden auf Anweisung des damaligen Direktors der CIA, Richard Helms, alle Dokumente über diese Aktivitäten zerstört. Trotz diverser Nachfragen, sowohl des Gesundheitsunterausschusses als auch des Geheimdienstausschusses, kamen keine weiteren Informationen mehr zum Vorschein. Und nicht eine einzige Person ließ sich finden, die sich an Einzelheiten erinnerte. Bis Senator Ted Kennedy 1977 bei den Anhörungen des für die Geheimdienste zuständigen Senatsausschusses zu den Gehirnwäsche-Experimenten der CIA Aufklärung verlangte. MK-Ultra hieß unser wichtigstes Programm. Es wurde am 13. April 1953 offiziell genehmigt. MK-Ultra beschäftigte sich mit der Erforschung und Entwicklung von chemischen, biologischen und radiologischen Materialien, die für den Einsatz bei geheimen Operationen zur Kontrolle von menschlichem Verhalten geeignet sind. Naturgemäß musste dieses Projekt äußerst sensibel gehandhabt werden. Forschungen zur Manipulation von menschlichem Verhalten galten damals als unethisch. Zum Forschungsprogramm gehörten radioaktive Strahlung, Elektroschocks, verschiedene Bereiche der Psychologie, Psychiatrie, Pharmakologie sowie paramilitärische Mittel und Materialien. Das Programm bestand aus 3 Phasen. Erstens die Suche nach geeigneten Materialien. Zweitens Laborversuche mit freiwilligen menschlichen Probanden. Drittens die Verabreichung von MK-Ultra-Materialien in normalen Lebenssituationen ohne Wissen der Versuchspersonen. Die Suche nach geeigneten Materialien und Probanden wurde im Rahmen von ständigen Vereinbarungen mit Spezialisten in Universitäten, pharmazeutischen Unternehmen, Krankenhäusern, Einrichtungen des Landes und der Bundesstaaten sowie privaten Forschungsorganisationen durchgeführt. Die Finanzmittel für diese Spezialisten wurden unter dem Deckmantel von wissenschaftlichen Stiftungen zugeteilt und die Beteiligung der CIA auf diese Weise verborgen. Vierter Song. Operation Midnight Climax. Mr. John Gittinger, Sie waren früher ein Angestellter der Central Intelligence Agency? Ja, das ist richtig. Sind Sie das immer noch? Nein. Waren Sie ein Mitglied der Agency, als die Operation MK-Ultra durchgeführt wurde? Ja. Danke. Senator Kennedy, bitte. Meines Wissens sind Ihnen einige der Drogentestprojekte bekannt, die an der Westküste an ahnungslosen Probanden durchgeführt wurden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wissen Sie, welche Drogen bei diesen Tests zum Einsatz kamen? LSD. An die anderen kann ich mich nicht mit Bestimmtheit erinnern. Wie wurden den ahnungslosen Probanden die Drogen verabreicht? Darüber habe ich keine direkten Informationen. Aber was wollten Sie denn in diesen konspirativen Häusern? Ich habe noch nicht genug Zeit gehabt, mir in meinen Gedanken das alles zurechtzulegen. Wir haben es nicht eilig. Ursprünglich kam ich wohl zu dem Projekt, weil ich über China arbeitete. Im Laufe der Zeit bekam ich es dann aber auch mit der Gehirnwäsche zu tun. Das heißt, ich erhielt den Auftrag, ein bisschen über Verhörtechniken herauszufinden. Und das wiederum führte dazu, dass ich einen Agenten an der Westküste kennenlernte. War das der Agent, der an der Westküste die Tests an ahnungslosen Leuten durchgeführt hat? Der sich Morgan Hall nannte? Eigentlich hieß er George White. Ja, der. Sie trafen sich also in einem dieser konspirativen Häuser. Das ist etwas, über das zu reden mir schwerfällt. Weil in Verbindung mit der Arbeit, die wir da machten, brauchten wir Informationen. Also über sexuelle Gewohnheiten. Unter Projekt 42 wurde angemietet, damit die Agency über Räumlichkeiten zur Durchführung von Experimenten verfügt, zu denen das heimliche Verabreichen physiologisch aktiver Materialien an nichtsahnende Versuchspersonen gehört. Wir stellten Mr. White ein konspiratives Gebäude in San Francisco zur Verfügung und rüsteten ihn mit den nötigen Materialien und Finanzmitteln aus. Mr. White seinerseits führte unser Programm mit der Unterstützung bestimmter Individuen durch, die anderen Leuten dieses Material heimlich und in Übereinstimmung mit seinen Anweisungen verabreichen. Für ihre Unterstützung bei diesem Programm wurden diesen Personen in unregelmäßigen Abständen kleine Summen in bar bezahlt. Sidney Gottlieb, Chief TSS Chemical Division, 17. August 1956. Das waren Prostituierte, richtig? Richtig. Wurden die Prostituierten dafür eingesetzt, den Kunden zu Forschungszwecken heimlich Drogen zu verabreichen? So direkt weiß ich das nicht. Die Operation Midnight Climax galt in jener Zeit als so erfolgreich, dass auch auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge eine ebenfalls von George White geleitete Filiale eingerichtet wurde. Auch in New York wurde zu derlei Zwecken ein Bordell eröffnet. Hatten Sie den Eindruck, dass die CIA in diesen konspirativen Häusern tatsächlich das ganze Spektrum der gesellschaftlichen Schichten testete? Ich denke schon. Und hatten Sie irgendeinen Zweifel daran, was in diesen Häusern vor sich ging? Direkt weiß ich darüber nichts. Was war denn das Ziel? Nun, ich denke, die Entwicklung von Chemikalien zu erforschen, die dazu dienen, an Informationen zu gelangen. Oder den Probanden Suggestionen und andere Formen der Kontrolle in ihr Bewusstsein einzupflanzen. Fünfter Song. Tabula Rasa. Es geht auch anders. Ewan Cameron, Professor für Psychiatrie der McGill University und leitender Psychiater des Allen Memorial Hospital, Kanada, erhielt von 1957 bis 1964 Forschungsgelder von der Gesellschaft für Humanökologie. Also von der CIA. Sein Forschungsansatz. Er versetzt den Verstand der Patientin, meist behandelt er Frauen, in einen Zustand der Tabula Rasa. Er entprägt ihn und erschafft ihn dann mittels psychischer Programmierung neu. Psychic Driving. Die Behandlung beginnt mit einer mindestens 15- bis 30-tägigen Schlaftherapie. Ein Mitarbeiter Camerons weckt die Patientin dreimal täglich und verabreicht ihr einen Medikamentencocktail, der aus einer Kombination von 100 Milligramm Thorazin, 100 Milligramm Nembutal, 100 Milligramm Seconal, 150 Milligramm Veronal und 10 Milligramm Phenergan besteht. Ein anderer Mitarbeiter weckt die Patientin zwei- oder dreimal täglich und gibt ihr Elektroschocks. Damals üblich ist ein Stromstoß von 110 Volt, einen Sekundenbruchteil lang, einmal täglich oder einmal jeden zweiten Tag. Camerons Patientinnen erhalten 150 Volt, zuerst eine Sekunde lang. Dann folgen 5 bis 9 weitere Schocks. Diese Behandlung ist 20 bis 40 Mal so intensiv wie in anderen Krankenhäusern üblich. Professor Cameron zufolge durchläuft die typische Entprägungspatientin 3 Phasen. Erstens, die Patientin verliert den Großteil ihrer Erinnerungen, weiß aber noch, wer sie ist und warum sie im Krankenhaus ist. Zweitens, die Patientin hat ihr Raum-Zeit-Bild verloren, will sich aber noch erinnern. Fragen wie, wer bin ich und warum bin ich hier, bereiten ihr beträchtliche Qualen und Angstzustände. Drittens, alle Ängste verschwinden. Die Patientin spricht nur noch über ihre momentanen Empfindungen. Ihre Bemerkungen sind gänzlich unbeeinflusst von früheren Erinnerungen. Und sie werden auch nicht von zukünftigen Erwartungen bestimmt. Sie lebt in der unmittelbaren Gegenwart. Alle Symptome der Schizophrenie sind verschwunden. Es lässt sich eine komplette Amnesie hinsichtlich aller Ereignisse in ihrem Leben konstatieren. Professor Cameron, ist es Ihnen danach möglich, den Patientinnen neue Muster einzuprogrammieren. Ja, eine kontrollierte Veränderung der Persönlichkeit kann erreicht werden. Durch das von mir entwickelte Psychic Driving, bei dem wir die Probanden mit der immer gleichen Botschaft bombardieren. Nachdem ich meine Patienten über ihre Lebensumstände befragt habe, lasse ich Bänder mit für sie sehr emotional aufgeladenen Texten besprechen. Daraufhin installiert mein Mitarbeiter Leonard Rubenstein unter den Kopfkissen der Probanden einen Lautsprecher. Ein Abspielgerät mit Endlosschleifen beschallt zur gleichen Zeit 8 betäubte Patienten mit nur für sie bestimmten Nachrichten. Das geschieht mehrere Wochen lang, 16 Stunden täglich. Kopfkissen, Lautsprecher, Endlosschleifen, gleichzeitig betäubte Nachrichten, beschallt wochenlang, Stunden täglich. Kopfkissen, Lautsprecher, Endlosschleifen, gleichzeitig betäubte Nachrichten, beschallt wochenlang, Stunden täglich. Kopfkissen, Lautsprecher, Endlosschleifen, gleichzeitig betäubte Nachrichten, beschallt wochenlang, Stunden täglich. Kopfkissen, Lautsprecher, Endlosschleifen, gleichzeitig betäubte Nachrichten, beschallt wochenlang, Stunden täglich. Sechster Song, Selbstversuche, Magic Mushrooms und anderes. Im Jahr 1953 hört der Banker R. Gordon Wesson, ein begeisterter Amateurmykologe, von magischen Pilzen, die in Mexiko wachsen sollen und Fleisch Gottes genannt werden. 2 Jahre später findet er sie dort. Ich war nie wacher gewesen. Die Visionen kamen, unabhängig, ob meine Augen offen oder geschlossen waren. Sie tauchten aus der Mitte des Gesichtsfeldes auf und öffneten sich, kamen auf mich zu, einmal schnell, einmal langsam. Ich sah sie in leuchtenden, meist harmonischen Farben. Dann war mir, als ob sich die Wände des Hauses aufgelöst hätten. Mein Geist flog davon. Ich schwebte in der Luft und betrachtete Gebirgslandschaften, auf deren Abhängen Kamelkarawanen Stufe um Stufe zum Himmel emporstiegen. Auch die Magic Mushrooms landen in den Laboren der CIA. Man schickt Proben an Albert Hofmann, den LSD-Erfinder. Ihm gelingt es, den Wirkstoff zu isolieren und künstlich zu reproduzieren. Die Substanz nennt er Psilocybin. Cary Grant geht zwar nicht nach Mexiko, aber immer wieder auf zum Teil absonderliche LSD-Trips. Wenn die bewusste Kontrolle nachlässt, beginnen die Gedanken, die tief in einem vergraben sind, als Träume an die Oberfläche zu kommen. In kurzen Abständen erschienen mir Visionen. Ich durchlebte ein Wechselbad der Gefühle, sah Schreckliches, sah Glücklichmachendes. Eine Montage von intensivem Hass und intensiver Liebe. Ein Mosaik aus vergangenen Eindrücken, die sich zusammensetzten und dann wieder neu zusammensetzten. Ich durchlebte die entsetzlichen Tiefen schlimmster Verzweiflung und gleich darauf wieder herrliche und himmelsgleiche Symbolismen. Sitzung für Sitzung, Woche für Woche. Zweifellos war LSD einer der wichtigsten Katalysatoren der traumatischen Umwälzungen der 1960er Jahre. Der CIA aber nun die ganze Schuld an der Verbreitung des LSD zu geben, wäre eine Übertreibung. Und es öffneten sich Türen über Türen. Und es öffneten sich Türen über Türen. 7. Song. Das Harvard Psychedelic Project. Tracks and Trips. Der junge Psychologieprofessor Timothy Leary, Experte auf dem Gebiet der Verhaltensforschung, wird 1959 nach Harvard berufen. Die Studenten der Universität sind bereits seit Jahren Versuchskaninchen bei von der CIA finanzierten LSD-Experimenten. Leary hingegen hat noch keine Erfahrungen mit Psychedelika. Erst bei seinem Urlaub in Mexiko probiert er die Magic Mushrooms. Ganz ohne Frage, es war die tiefste religiöse Erfahrung meines Lebens. Ich entdeckte, dass die Schönheit, die Offenbarung, die Sinnlichkeit, das historische Gewebe der Vergangenheit, Gott, der Teufel, dass all das im Inneren meines Körpers angesiedelt war. Und außerhalb meines Verstandes. Zurück in Harvard entsteht der Plan zu einer Pilotstudie, bei der die Probanden wie Astronauten behandelt werden sollen. Nach kurzer Unterrichtung sollten sie sozusagen mit ihrem eigenen Raumschiff losfliegen, ihre Beobachtungen machen und der Bodenkontrolle dann berichten. Ground Patrol to Major Tom. Nicht als passive Patienten, sondern wie heldenhafte Forscher. Völlig losgelöst von der Erde. Völlig losgelöst. Drop out. Turn on, then come back and tune it in, and then drop out again and turn on and tune it back in. Die meisten von uns glauben, dass Gott diese Welt in Natur, Subjekt, Objekt, Prädikat setzen erschaffen hat. Turn on, tune in, drop out, Punkt, neuer Absatz. Schlag eine neue Seite auf. Alles ist Rhythmus. Alles ist Beat. Du turnst dich an, du findest es innen drin. Und dann musst du zurückkommen. Und dann musst du dir ein besseres Modell bauen. Aber lass dich nicht erwischen. Geh nicht an die Angel. Alles ist ein Kreis. Turn on, tune in, drop out. Immer weiter so. Immer weiter so. Das Nervensystem funktioniert so. Alles muss im Fluss bleiben. Im Fluss bleiben. Es entsteht das Harvard Psychedelic Project, das Harvard Psilocybin-Projekt. Unterstützung erhält Leary von Dr. Henry Murray, Leiter des vom CIA getragenen Instituts für soziale Beziehungen. Und weil Sandoz das Psilocybin, wie schon das LSD, umsonst zur Verfügung stellt, verfügt Leary über einen nahezu unbegrenzten Vorrat. Neben vielen anderen führt Leary auch eine der Geliebten von John F. Kennedy, Mary Pinchot, verheiratet mit einem hochrangigen CIA-Mann, in die Geheimnisse des LSD ein. Da die Drogenforschung für die Nachrichtendienste dieses Landes von vitaler Bedeutung ist, wird man dir erlauben, deine Experimente fortzusetzen. Denn du verrichtest damit eine Kundschaftertätigkeit, die die CIA in den 50ern zu leisten versuchte. Die CIA ist denn auch durchaus nicht unglücklich darüber, in dir jemanden zu haben, der diese Forschung für sie betreibt. Allerdings nur, solange deine Forschung nicht außer Kontrolle gerät. Leary glaubt fest daran, dass der Konsum von psychedelischen Drogen wie LSD eine geistige Wende einleiten wird. Es kam plötzlich und unwiderstehlich. Eine endlose, morastige Sumpflandschaft auf einem anderen Planeten. Vollgefüllt und dampfend mit Energie und mit Leben. Und im Sumpf ein riesengroßer Baum, dessen mit Blätterwerk verzierte Äste meilenweit nach oben ragten und meilenweit in die Breite. Und dann machte dieser Baum ein Geräusch, wie ein kosmischer Staubsauger. Und jede Zelle meines Körpers wurde in die Wurzeln, Zweige, Äste und Blätter dieses Baumes gefegt. Stürzend und herumwirbelnd, die weichen und faserigen Zugänge hinab, auf einen zentralen Punkt zu, der nichts war als Licht. Nur Licht. Der Schriftsteller Arthur Koestler, der an einem von Learys Harvard-Experimenten teilnimmt, steht der Chemie skeptischer gegenüber. Es ist grundsätzlich falsch und naiv zu erwarten, dass Drogen dem Geist Gratisgeschenke bescheren könnten, dass sie ihm etwas einzutrichtern vermögen, was nicht bereits latent in ihm vorhanden ist. Weder mystische Einsichten noch philosophische Weisheit oder schöpferische Kräfte lassen sich durch Pillen oder Injektionen herbeizaubern. Der Psychopharmazeut kann den Fähigkeiten des Gehirns keine neuen hinzufügen. Er kann keine zusätzlichen Stromkreise in das Gehirn einbauen. Frühling 1962. Leary veröffentlicht einen Artikel im Journal of Atomic Scientists. Darin warnt er vor einem Plan der Russen, LSD in die Wasserversorgung der großen amerikanischen Städte zu kippen. Als präventive Maßnahme im Rahmen der Landesverteidigung schlägt er vor, selbst LSD ins Trinkwasser zu geben. So wisse man wenigstens, worauf man sich einzustellen habe. Das ist der Anfang vom Ende. Die US Food and Drug Administration ermittelt. Leary teilt man mit, er dürfe seine Experimente nur noch in Zusammenarbeit mit einem Arzt fortsetzen. LSD solle nur noch für medizinische Zwecke verwendet werden und nicht zur Vermittlung von religiösen oder quasi-religiösen Erfahrungen. Das Ende des Jahres 1962 ist auch das Ende des Projekts. Achter Song. Can you take the acid test? Kitsch as Kitsch can. Mai 1963. Ein Mitstreiter von Leary wird in Harvard gefeuert, weil er gegen die Grundregel verstoßen hat, unter keinen Umständen Studenten im Grundstudium LSD zu verabreichen. Ein paar Tage später wird auch Leary entlassen. Und die Ereignisse überschlagen sich. Am 22. November 1963 lässt sich Aldous Huxley von seiner Frau Laura eine tödliche Dosis LSD spritzen. Der Legende nach stirbt er in dem Moment, in dem in Dallas die tödlichen Schüsse auf JFK abgegeben werden. Und die Ereignisse überschlagen sich. Ken Kesey kauft sich mit dem Geld, das er mit seinem Buch »Einer flog übers Kuckucksnest« verdient hat, 50 Meilen südlich von San Francisco ein Haus. Es wird ein Magnet für alle die, die an psychedelischen Drogen interessiert sind. Die ersten Drogentrips waren für die meisten von uns unsere Schneckenhäuser zertrümmernde Tortur. Empfindlich wie eine Schlange, nachdem sie sich gehäutet hat. Nachdem wir blinzelnd und bis zu den Knien in den zerbrochenen Schalen unserer Luftschlosspersönlichkeiten standen. Und die Ereignisse überschlagen sich. Ken Kesey kauft sich 1964 einen alten Schulbus und fährt mit seiner LSD-Truppe, den Merry Pranksters, fröhliche Witzbolde, durchs Land. Can you take the acid test? Es war der Hammer. Ein einziges Happening. Manchmal waren mehrere hundert Leute gemeinsam zur gleichen Zeit auf dem Trip. Und die Ereignisse überschlagen sich. William S. Burroughs, den Leary als Verbündeten gewinnen will, lehnt dankend ab. Ihr Garten der Freuden ist die Kloake im Endstadium. Ihr unsterbliches, kosmisches Bewusstsein seiner Liebe sind aufgewärmt und zweizeitiger Shit. Hört mich an. Haltet euch fern vom Garten der Freuden. Werft ihnen ihren billigen Unsterblichkeitssatz zurück. Spült Drogenkicks das Klo runter. Sie vergiften und monopolisieren die psychedelischen Drogen. Lernt es ohne den chemischen Kitsch zu schaffen. Acid hat drei Nebenwirkungen. Ein erweitertes Langzeitgedächtnis, ein reduziertes Kurzzeitgedächtnis und die dritte habe ich jetzt vergessen. In den USA wird LSD 1967 verboten. In Deutschland 1971. Und die Ereignisse überschlagen sich. 1970 will Leary Gouverneur von Kalifornien werden. Seine Wahlkampagne endet, als er wegen des Besitzes von Marihuana festgenommen und zu einer absurd hohen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Staatsfeind Nummer 1. Im September 1970 befreit die linksrevolutionäre Studentengruppe The Weathermen Leary aus dem Gefängnis. Sie sollen dafür von einer Vertriebsorganisation für psychedelische Drogen, der Brotherhood of Eternal Love, $20,000 bekommen haben. Leary und seine Frau Rosemary werden zu den Black Panthers nach Algerien gebracht. Am 18. September 1970 druckt die San Francisco Good Times einen offenen Brief des, wie sie schreiben, Helden der Counterculture ab. Es gibt eine Zeit für den Frieden und eine Zeit für den Krieg. Brüder und Schwestern, lasst uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr vom Frieden reden. Die folgende Erklärung wurde im Kriegsgefangenenlager geschrieben. Rosemary und ich sind jetzt im Untergrund. Und wir werden auch weiterhin heil bleiben und den revolutionären Krieg führen. Entweder ihr seid ein Teil des Todesapparats oder ihr gehört zum Netzwerk des freien Lebens. Lasst euch nicht täuschen. Es ist eine klassische Strategie der Völkermörder, ihre Kriege als Law and Order und als Polizeieinsätze zu tarnen. Hört mich an, Amerikaner. Eure Regierung ist ein Instrument des totalen und des tödlichen Bösen. Hört mich an. Der Krieg ist über uns gekommen. Kämpft, um zu leben, oder ihr werdet sterben. Die Freiheit ist das Leben. Die Freiheit wird leben. Gezeichnet Timothy Leary. War es heute oder gestern? War es heute oder mein gestern? Mein Kopf schoss durch das Dach. Mein Kopf schoss durch das Dach. Der hat sich jetzt endgültig den Kopf weggeschossen. Es war gestern. Es war heute. Gestern oder heute? Mein Kopf schoss durch mein das Kopf Dach. Mein Kopf schoss durch das Dach. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher. Überall. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher. Überall. Am 31. Mai 1996 stirbt Timothy Leary an Prostatakrebs. Als ich erfuhr, dass ich unheilbar krank sei, war ich begeistert. Ich sage es ja. Der hat sich den Kopf weggeschossen. Dem eigenen Tod muss man sich so nähern, wie man sein Leben lebt. Mit Neugier, mit Hoffnung, voller Faszination. Mit Mut und mit der Hilfe seiner Freunde. Der Tod ist das größte Event im Leben. Ich sage es ja. Der hat sich den Kopf weggeschossen. Leary stirbt im Schlaf, bevor er wie geplant im Internet live übertragen Selbstmord begehen kann. Seine Asche kommt später mit der des Star Trek-Erfinders Gene Roddenberry in einen Kanister, den eine Pegasus-Rakete ins All transportiert. Anlässlich von Albert Hofmanns 100. Geburtstag am 10. Januar 2006 schreibt der Schweizer Bundespräsident Moritz Leuenberger an den Erfinder des LSD: Gäbe es in der Schweiz einen Rat der Weisen, Sie würden ganz bestimmt dazugehören. Sie sind ein großer Erforscher des menschlichen Bewusstseins. Sie haben früh erkannt, dass auch rationale Erkenntnis an Grenzen stößt. Und dass nicht alles objektivierbar ist. Sie haben sich deshalb dafür ausgesprochen, dass auch subjektives Erleben in den Bereich der Wissenschaft gehört. Ich danke Ihnen für Ihre inspirierenden und zugleich wohltuenden Gedanken und wünsche Ihnen alles Gute zu ihrem Geburtstag. Do you know that girl? Do you know that girl? Do you know that girl? In a dirty jacket. This witch-like girl. This witch-like girl. In a dirty jacket. In a dirty jacket. Never seen before this dirty girl. Never seen before a dirty jacket. Never seen before this dirty girl. Never seen before a dirty jacket. Do you know that girl? This dark-haired girl. Do you know that girl? This dark-haired girl. Never seen before a tinted glasses. Never seen before this dark-haired girl. Never seen before a tinted glasses. Never seen before this dark-haired girl. You are a liar. You liar. You liar. You liar. An awful liar. Nackte Kängurus. Hörspiel von Michael Farin, Hans Schmid und Zeitblom. Mit Joachim Witt, Uli Lommel, Michael Lucke, Christian Wittmann, Hans-Jochen Wagner und als Lucy Katrin Angerer. Musiker Ali Askin, Steve Heather, Stefan Weierer und Zeitblom. Ton und Technik Thorsten Weigelt. Regieassistenz Marcel Regenberg. Realisation Michael Farin und Zeitblom. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 2010. Dramaturgie Isabel Platthaus.